Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Ich habe eine kleine Rückmeldung bekommen darüber, was ich mal so thematisch machen sollte. Und da kam der Hinweis, Mensch, erklär doch einfach mal, wie man einen Podcast macht. Und dem will ich heute mal nachkommen. Denn ja, Podcasten ist irgendwie ein Thema, was ja jetzt auch einigermaßen neu noch für mich ist, was sich eben auch aus dieser Corona-Zeit, Corona-Epidemie-Krise hier ergeben hat. Und daher will ich mal so ein bisschen beschreiben, wie mein Setup hier funktioniert. Zunächst einmal beschreibe ich vielleicht einmal kurz, was ist eigentlich ein Podcast? Viele haben es vielleicht schon gehört, aber was steckt denn nun eigentlich konkret dahinter? Das kann man sich so vorstellen als regelmäßige Audioproduktion, also irgendeine Form von Sendeformat, was ich per Ton aufnehme und auch abspiele. Das Besondere bei Podcasts ist, dass sie über einen sogenannten Feed, das ist eine Datei, die ich in einem Podcast-Player abspeichere, und in diesem Feed schaut der Player dann immer wieder nach, ob es neue Folgen gibt. Die werden dann runtergeladen und bei mir abgespielt. Ich kann das auch streamen, wie ich möchte. Insbesondere ist das so eine der letzten Formen, wo es keine zentralen Plattformen gibt. Selbst die großen Spieler am Markt wie iTunes zum Beispiel, die liefern nur den Feed aus. Das bedeutet, die stellen eben den Feed zur Verfügung, die Dateien und alles, was in dem Feed drin steht, kommt aber vom Podcast-Produzenten selber. Bisschen anders sieht das aus bei zum Beispiel Spotify. Da werden die Podcasts dann direkt von Spotify ausgeliefert. Ansonsten ist das aber eine zum Beispiel MP3-Datei, die ich irgendwo auf meinem Server ablegen kann. Okay, jetzt wissen wir, was ein Podcast ist. Jetzt als nächste Frage, warum sollte man eigentlich podcasten? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Zunächst mal kann man es einfach machen, weil man es machen möchte. Es ist ja nicht verboten, jeder darf so seinen Podcast produzieren und da mit dem Medium auch mal ein wenig herumexperimentieren. Ist natürlich aber umso besser, wenn man auch schon mal so ein bisschen überlegt, wen will ich denn eigentlich erreichen? Was wäre eine typische Zielgruppe für meinen Podcast? Und da ist es ganz gut, dann ein Thema zu finden. Und das Thema kann nicht Nische genug sein. Und deshalb habe ich jetzt auch hier die Corona-Krise zum einen genommen und zum anderen die Eindrücke in der beruflichen Bildung. Das ist, so hatte ich zumindest die Hoffnung, Nische genug, so dass ich ausreichend viele Zuhörer finden, die das interessiert. Und insbesondere stehe ich da wahrscheinlich auch nicht in Konkurrenz mit irgendeinem anderen Podcast, der das Thema auch schon in irgendeiner Form abhandelt. Und zum Beispiel Corona-Krise selbst wäre wahrscheinlich zu allgemein gewesen und Corona-Krise im Schulbereich wäre wahrscheinlich auch so ein bisschen allgemein oder ist natürlich schon spezieller, aber da hatte ich die Befürchtung, dass auch andere auf die Idee kommen und da mal aufspringen. Und ja, deswegen habe ich versucht, eben so ein bisschen auf den Bereich der beruflichen Bildung, Berufskollegs, Berufsschulen, darauf das Ganze zuzuschneiden, und das war jetzt so meine Idee. Also, jetzt wissen wir, was ein Podcast ist. Und wir haben auch eine Idee. Jetzt geht es darum, wie produziere ich das Ganze denn? Das hängt natürlich davon ab, was möchte ich eigentlich machen. Für mich war es wichtig, dass die Podcast-Produktion selbst schnell und einfach vonstatten geht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, eine App zu benutzen, beziehungsweise einen Dienst, da komme ich gleich noch dazu, der mir hilft, den Podcast aufzunehmen und auch direkt hochzuladen. Und das Ganze kann ich dann über das Handy mal eben schnell einsprechen. Wenn ich täglich so eine Sendung machen möchte, dann ist das natürlich wichtig, dass es möglichst schnell und einfach geht. Wenn ich aber zum Beispiel zwischen den Folgen viel Zeit vergehen lasse und mir ganz viel Mühe gebe, zum Beispiel durch unterschiedliche Sprecher, durch Hintergrundmusiken etc., wird das alles sehr aufwendig und dann habe ich andere Ansprüche. Dann möchte ich vielleicht nicht einfach nur ins Handy sprechen, sondern dann suche ich mir ein Mikrofon zum Beispiel. Da gibt es dann ganz viele unterschiedliche. Das ist sicherlich eine eigene Folge wert. Grundsätzlich gilt aber, jedes etwas bessere Mikro als das, was man vielleicht standardmäßig sowieso irgendwie in seinem Laptop zum Beispiel eingebaut hat, ist schon eigentlich ganz gut. Und man weiß ja auch gar nicht, wie lange produziere ich denn jetzt eigentlich? Ist das ein Hobby, was ich dauerhaft betreiben möchte? Insofern lohnt es sich vielleicht mit einem einfach ein Mikrofon anzufangen und dann kann man auch direkt loslegen. Für die Aufnahme gibt es dann entweder ein Programm wie Audacity. Das ist ein sehr, sehr einfaches und trotzdem mächtiges Aufnahmetool, mit dem man Audio aufnehmen und auch bearbeiten kann, das auch kostenlos und als Open Source zur Verfügung steht. Damit kann man sicherlich erstmal loslegen. Die App, die ich benutze auf dem Handy, die ermöglicht sogar auch so ein bisschen Nachbearbeitung und Schneiden auf dem Handy selbst. Ja, womit mache ich das denn jetzt? Ich habe mich für einen Dienst entschieden, der nennt sich Anchor.fm, also wie der englischsprachige Anker. Und das ist ein kostenloser Dienst, über den ich den Podcast auf der Webseite hosten kann. Es gibt die App, über die ich das einsprechen und hochladen kann. Es gibt Musik, die man einfügen kann. Und insgesamt machte das auf mich einen ganz soliden Eindruck. Vor allem lässt es sich sehr leicht und schnell damit produzieren. Das ist sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange. Da gibt es bessere Ansätze, wenn man erstmal so drin ist zum Beispiel. Da möchte man vielleicht einen eigenen Server haben. Dazu sage ich später auch nochmal mehr, warum das vielleicht eine gute Idee ist. Aber für so ein vielleicht auch zeitweises Projekt, wie ich zumindest hoffe, dass es die Corona-Krise dann hier auch ist, ist das ein ganz guter Einstieg. Ja, dann habe ich jetzt den Podcast produziert. Ich habe also eine Idee, habe jetzt da meine Datei, habe das Ganze auch hochgeladen. Okay, jetzt geht es darum, das Ganze irgendwie auch zu verbreiten. Leute müssen ja aufmerksam werden auf den Podcast. Und da gibt es jetzt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Da ich mir ja am Anfang Gedanken über meine Nische gemacht habe, sollte ich zum Beispiel diese Nische einfach informieren. Vielleicht gibt es irgendeine Mailingliste, in der ich drin bin, wo ich den Podcast mal vorstellen kann. Vielleicht habe ich bei Twitter Leute, denen ich das einfach mal zeigen kann. Oder wenn ich mit Leuten spreche, kann ich sagen, hey, ich habe einen Podcast gemacht, hör doch mal rein, vielleicht findest du das ja interessant. Ja, auf diese Art und Weise kriegt man vielleicht dann auch Gesprächspartner, wenn man welche benötigt, für seinen Podcast, die dann in die Sendung kommen und mit einem sprechen. Eine andere Möglichkeit ist es, den Feed, den man jetzt hat, zu publizieren. Und da gibt es zwei Plattformen, die ich mal nennen möchte. Zum einen ist das FYD, nennt sich das Ganze. Das wird geschrieben FYYD. Den Link findet ihr auch wieder in der Beschreibung. Das ist ein deutsches Podcast-Archiv, was auch frei und kostenlos ist, wo man seinen Podcast eintragen kann. Da sagt man einfach nur, hier ist mein Feed und dann wird der beim nächsten Mal abgerufen und die Folgen stehen dann dort alle zur Verfügung. Das ist so eine Art kleine Suchmaschine für Podcasts. Ist ein deutsches Projekt und das sollte sich jeder auf alle Fälle mal anschauen, der sich für Podcasts interessiert. Man kann da eine ganze Menge machen. Eine zweite Anlaufstelle ist iTunes. Ein Dienst von Apple, wo man auch seinen Feed publizieren kann. Dafür braucht man aber eine Apple-ID. Man muss sich also einmal anmelden und dann sagt man, hier bitteschön ist mein Feed. Die gucken sich das Ganze dann einmal an, gucken, ob das soweit alles in Ordnung ist und nehmen das dann irgendwann an. Bei mir hat das so ungefähr einen Tag gedauert, bis der dann auch bei iTunes gelistet war, mein Feed, über den Dienst Anchor.fm, den ich benutze. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht sowieso auch dahin verteilt wird. Die verteilen auch noch an verschiedene andere Stellen, zum Beispiel auch an Spotify selbst und da muss man sich dann gar nicht mehr so weiter drum kümmern. Okay, wenn ich jetzt nicht bei so einem Dienst wie Anchor.fm bleiben möchte, dann möchte ich vielleicht einfach meinen eigenen Server aufsetzen oder benutzen. Mit meiner eigenen Domain und mit einem Blog vielleicht auch noch dabei, um Hörerkommentare besser einzufangen. Da kann man sich einen Server für klicken. Ich habe mal geschaut, bei Hetzner gibt es solche Server für ab 1,90 Euro, glaube ich, im Monat ist das, was für so eine WordPress-Installation, also das ist eine Blog-Software, vollkommen ausreicht. Vielleicht reicht das auch schon für viele, schaut euch die Angebote da mal an. Da ist auch gleich eine Domain mit dabei, dass man also unter www.meintollerpodcast.de meinen tollen Podcast dann auch finden kann. Und man kann dann über WordPress, hat man nochmal zusätzliche Kontrolle. Man hat eben eine Domain und dann weiß man eben auch, ja, welche Dateien da drauf sind. Wenn der Server lahm ist, dann weiß ich, woran es liegt. Und bei so einem Dienst habe ich eben auch immer eine gewisse Abhängigkeit. Es ist zum Beispiel nicht so einfach jetzt bei Anchor, umzuziehen. Wenn ich mich jetzt mal irgendwann gegen diesen Dienst entscheide, haben andere sehr wahrscheinlich schon meinen Feed abonniert. Und die muss ich jetzt alle zwingen oder auffordern, den neuen Feed zu abonnieren. Und da werden sicherlich einige dann auf der Strecke bleiben. Insgesamt lohnt es sich also, wenn man das längerfristig betreiben möchte, einen eigenen Server zu nehmen. Für WordPress selbst, das ist eigentlich eine Blogging-Software, gibt es noch ein interessantes Plugin. Das nennt sich Podlove Publisher, das einem so ein bisschen hilft, verschiedene Episoden innerhalb des Podcasts, also als Artikel zu veröffentlichen. Dann kann ich da auch noch Kapitelmarken hinzufügen, sodass ich die einzelnen Abschnitte dann auch direkt anspringen kann, wenn das der Player unterscheidet. Ihr habt das vielleicht festgestellt, bei mir packe ich das immer so als Textbeschreibung in die Shownotes rein. Manche Player erkennen das, sodass man da dann draufklicken kann. Ansonsten muss man eben selber so ein bisschen rumspulen. Mit Hilfe dieses Podlove Plugins kann man dann auch das direkt eingeben und hat dann da so auch in der Oberfläche des Podcast-Players eine direkte Möglichkeit, da rumzuspringen. Das ist sicherlich so das, was man anstrebt für den Anfang. Wenn man einfach mal so ausprobieren möchte, nimmt man einfach Anchor FM. Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Einmal eine Idee finden, am besten extrem nischig. Für den Anfang reicht vielleicht schon, einfach mal ins Handy reinzusprechen. Ansonsten nimmt man ein günstiges Mikrofon. Im Moment sieht man leider bei Amazon, aufgrund der Krise sind, glaube ich, USB-Mikrofone soweit erstmal ausverkauft. So viel gibt es da im Moment also nicht. Man muss sich da also irgendwie behelfen. Dann einfaches Gesamtpaket ist Anchor FM. Wer mehr möchte, nimmt zum Beispiel bei Hetzner oder irgendeinem anderen großen Anbieter. Was gibt's da noch? All Inkle, Host Europe, das sind so große Anbieter, die sowas anbieten. Einen Server packt WordPress drauf und dann muss man den Feed noch verteilen, am besten bei FIT oder bei iTunes. Okay, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht und würde mich total freuen, wenn hieraus jetzt auch noch weitere Podcasts entstehen würden. Wenn ihr also eine tolle Idee habt und euren Podcast einfach mal vorstellen möchtet, dann schickt mir das einfach vielleicht mal als Tondatei, dann könnte ich das einbauen. Ansonsten traut euch einfach mal, probiert mal rum mit dem Medium, mit Podcasts. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, wascht schön die Hände und bleibt zu Hause. Bis dahin und ciao.